1. Petrus und Johannes Jin Gen Zer Newton Stund, der Ablichen Gebetzeit, in den Tempel hinauf. 2. Dort wird Gerade ein Mann herbeigetragen, der sieht seine Geburt gelahmt war und taglichen das sogenannte Skone Tor des Tempels gesetzt wird, von den Tempelbesuchen Almesen zu erbetteln. 3. Also Petrus und Johannes saw, why sie den Tempel betreten wollten, butter sie am ein Almesen. 4. Petrus und Johannes sahen in aufmerksamen, und Petrus forderte in auf, Sionsen. 5. Der Mann blickte sie erwartungsvollen, die hoffte, etwas von ihnen zu erhalten. 6. Petrus erklärt, Silber und Gold besitz ich nicht, doch was ich habe, das gib ich dir, im Namen Jesu Christi aus Nazareth, steh auf und geh. 7. Petrus ergriff in und der rechten Hand und richtete ihn auf, sofort wurden sein Fass und Noschel kraftig. 8. Der Mann sprang auf, standen begann zu gehen, anschließend betrate imite ihnen den Tempel, ging her, sprang vor Freud und lobte Gott. 9. Das gesamte Volk sahen gehen und Gott preisen. 10. Sie erkannten in als den Mann, der zu vorem schonen Tor des Tempels Almesen gebettelt hat, und waren zutiefst erstaunt und begeistert über das, was mit im Geschehen war. 11. Waren der Gehalt Petrus und Johannes festhielt, versammelte sich das gesamte Volk, wollig überwältigt, in der sogenannten Halle Salomos im Sie. 12. Als Petrus dies bemerkt, sprach das Volken, Manner Israels, warum wandert euch darüber oder Satansen, als hatten wir durch unsere eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, das dieser Mann gehen kann. 13. Der Gott Abrahams, Isaacs und Jacobs, der Gott unsere Vorfahren, hat seinen Diener Jesus verherrlicht. Dicen Jesus hat jedoch ausgeliefert und vor Pilatus verlunet, obwohl Pilatus beschlossen hat, ihn freizulassen. 14. Hat den Heiligen und Gerechten verlunet und stattdessen die Freilassung eines Mordes gefordert. 15. Den Urheber des Lebens hat getötet, obwohl Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wofür was Jugen sinned. 16. Durch den Glauben und seinen Namen hat dieser Mann, den seht und kennt, sein Kraft erhalten. Der Glaube, der durch Jesus wirkt, hat ihm vor Jahren Augen sein Wohlgesundheit wiedergegeben. 17. Nun, Bruder, ich weiß, dass dies aus Unwissenheit getan hat, ebenso wie ihr Führer. 18. Gott hat jedoch auf dies Weise erfüllt, was durch den Mund aller Propheten zuvor angekündigt hat, das sein Christus leiden muss. 19. Die Schalb kehrt und bekehrt euch, damit ihr Sünden ausgelöscht werden. 20. Damit Seiten der Erquickung vom Herrn kommen und den für euch bestimmten Christus Jesus endet. 21. In muss der Himmel aufnehmen, bis die Zeit kommt, in der als wiederhergestellt wird, was Gott sieht jeher durch den Mann seiner heiligen Propheten verkündet hat. 22. Mose hat gesagt, der Herr, euer Gott, wird euch einen Propheten aus euren Brüdern erwecken, der mir gleicht, auf in Solter in allem Horen, was zu euch spricht. 23. Es wird jedoch geschehen, dass jede Person, die nicht auf diesen Propheten hort, aus dem Volk ausgerottet wird. 24. Al Propheten, angefangen bei Samuel und in den nachfolgenden Zeiten, haben ebenfalls dies Tage angekündigt. 25. Aside die Urban der Propheten und des Buns, den Gott mit unseren Vorfahren schloss, als zu Abraham sagt, und in denem nachkommen sollen al Volker der Erde gesegnet werden. 26. Gott hat zuerst euch seinen Diener gesandt, im euch zu segnen, indem jeden einzelnen von euch von seinen Bosheiten erbringt.